Erst auf der dritten Reise hatten sie in der kleinen Stadt Huautla de Jiménez Erfolg. Und zwar mit einer List. Nein, mit einer Lüge. Sie hatten von Maria Sabina 1894 bis 1985 gehört, einer Mazatekin, die als Curandera des Dorfs bekannt war. Also als eine der traditionellen Heilerinnen Lateinamerikas. Später wird man sie oft Schamanin nennen. Gordon Wasson flehte sie an, er mache sich große Sorgen um seinen Sohn, der zu Hause geblieben sei. Maria Sabina zeigte Mitleid und gestattete ihm, an einer Zeremonie, einer Velada, teilzunehmen. Sogar die Anwesenheit eines Fotografen erlaubte sie. Wir waren die ersten weißen Männer, die die göttlichen Pilze essen durften, wird Wasson berichten. Seine Frau reiste einen Tag später mit ihrer Tochter an. Auch die beiden kauten Psilocybin-Pilze, wohl aztekische Kahlköpfe. Sie schmeckten wie ranziges Fett. Valentina Wasson, Ganzärztin, wollte sehen, ob die Pilze auch ohne die von der Curandera geleiteten Zeremonie Wirkung zeigten. Das taten sie. Die Wassons berichteten von intensiven Farbwahrnehmungen. Mitunter lösten sich die Wände auf. Die Seele schien davonzufliegen. Die Visionen waren hyperreal, aber erstaunlich bildungsbürgerlich. Sie fanden sich in der Steinzeithöhle von Lascaux, ebenso wieder wie am französischen Königshof, wo zu Mozart Menuett getanzt wurde. Er sah ein mythologisches Tier, das einen Triumphwagen zog, sie goldene Drachen, die am Boden einer chinesischen Vase krabbelten. Die Tochter glaubte, sie sei ein Huhn. Die Wassons schlachteten das aus. Pünktlich zum Erscheinen ihres Buchs »Pilze, Russland und Geschichte« lancierten beide in den auflagenstärksten Zeitschriften der USA opulente Bildreportagen. Erst erschien aus der Feder Gordon Wassons der Artikel im Life Magazine. Wenige Tage später berichtete Valentina Wasson über ihre wundervollen Erfahrungen im »This Week«. »Ich habe die heiligen Pilze gegessen«, verkündete sie auf dem Cover, das sie vor einer steinernen Pilzskulptur zeigte.